Der hat natürlich vorher hatte super gute musikalische Kenntnisse. Der ist einer der ersten Amerikaner, der das Buch von Hermann von Helmholtz auf Englisch On the Sensation of Tone gelesen hat und verstanden. Ja? So während seiner Hobo-Existenz hat er eine Gitarre gehabt und damit auch experimentiert, ein bisschen die Grundlage von seinen neuen Theorien. Und auch, okay, Harry Partridge war auch in USA ein totaler Außenseiter, er war homosexuell. Und das war damals richtig sehr, sehr, sehr tabuisiert. Und der hat einen Weg gefunden, so mit seinem Freundeskreis und sein musikalischer Ansatz doch irgendwie ein Projekt zu erfüllen. Was aber sehr aus verschiedenen Gründen tabuisiert und marginalisiert von die offizielle Musikwissenschaft und Musikinstitutionen und es wird nur sehr spät, ich glaube auch ab den 70er Jahren, dass er ernst genommen worden ist in den USA. Und jetzt ist er kanonisiert. Ja? Also, es gibt ein Ensemble in New York, ein Ensemble in San Francisco, ein Ensemble in Wien, ich glaube. Und, ja. Ja, es gab auch bei Blood Edges eine Veranstaltung, wo nur Stücke von Harry Part gespielt wurden von dem Ensemble Scordatura. Die sind, glaube ich, sind die aus Amsterdam, ich glaube, ja. Und die haben praktisch so Stücke aufgeführt, auch mit selbstgebauten. Also die haben zum Ja. Teil selbst die Ja. Instrumente selbst nachgebaut, was ja ziemlich kompliziert ist. Ich konnte sie da auch angucken, zum Teil so Saiteninstrumente, die auch so räumlich mit so Saiten, wo man so reingreift, also praktisch so eine Harfe, die jetzt nicht von der Längsrichtung gespielt wird, sondern quer und ja, sehr kompliziert, aber sehr eigenwillig in seiner in der Intonation sowieso und auch in den Ton, wie soll ich sagen, in den Frequenzen, die da zueinander kommen oder die zueinander gespielt werden Es macht eine durch die. total körperliche Wirkung. Es ist erstaunlich, wie das funktioniert. Ja, hören wir Und da einfach. dieses Stück ist von dieser Hobo-Zeit mit seiner Gitarre. Deshalb ist der gute Übergang von Andy mit seinem Banjo hier. Es ist nur Harry Partridge selber, der singt mit seiner ein bisschen präpariertes Gitarre. Ja. Okay, hören wir rein. Cincinnati, Ohio, October 2nd, 1935. Hello, pal. Gee, I was glad to hear from you. Believe it or not, pal, I just received your letter today. It must have followed me all over the world, but it got to my wife. And she wrote it open and read it and sent it to me this morning. Well, I came back east and run into a shotgun wedding, and I was the goat. So back on the bum again. A swell time, and since he to my wife's father found out I was back, and then the little lamb was led up to the altar. So now I'm just out of jail and feeling fine, and I think I have a job starting the 12th of October, and I truly hope my dear little wife is dead by then. Give Kentucky my best regards and tell him I'm not doing so well, but looking to score before long. In fact, I've got to or get in jail again, for it is cold out. And I'm not good looking enough to get by that way. Do you get the drift? So I'll say good night and good luck. Hoping to hear from you at once and tell me all the news. Your pal, Pablo. Ja, die Studiogäste, wir, Lynn Pape und Michel Chevalier, sind heute auch in der zweiten Stunde bei Klingding da und wir hatten gerade drüber gesprochen. Ihr seid auch in der Ausstellung, oder ich sage jetzt schon Ausstellung, klare Galeriegeschichte. Okay, Galerie, damit habe ich hat das nächste tun, ist in der Werkstatt und in der den Räumen von Unlimited Liability. Ihr seid ja auch da. Es gibt auch die Möglichkeit, mit euch dann da zu sprechen, wenn noch weitere Fragen sind oder konkrete Anregungen oder Ideen. Es gibt dann die Möglichkeit, das auszuprobieren, zu spielen, zuzuhören und auch Fragen zu stellen oder Vorschläge zu machen. Also man kann auch Instrumente in Auftrag geben. Ja, bei dir? Also bei der Werkstatt? Oder? Ja. Okay, gut. Kann man Instrumente da selber bauen und dann mitnehmen? Das ist idealistischerweise irgendwann auch möglich. Bisher kann ich das noch nicht versprechen, aus technischen Gründen, aber möglicherweise in der Zukunft, wer weiß. Und es hört sich so an, als hast du jetzt lange Erfahrung oder ist es jetzt so ein Projekt, was dich irgendwie so gegriffen hat und du willst weitermachen? Ich habe überhaupt keine lange Erfahrung im Bau von Instrumenten. Also ursprünglich habe ich das mit Radikal Unsichtbar zusammen gemacht. So kam ich auf die Idee, wollte das dann gerne mit Kindern machen, weil ich dachte, das wäre ein schönes Projekt, wenn Kinder ihre eigenen Instrumente bauen, und hatte so auch beim Schauspielhaus angefragt, ob das prinzipiell möglich sei. So kam das, überstürzten sich die Ereignisse, die meinten, ja, komm doch sofort vorbei, wir haben gerade eigentlich ganz gut was für dich da. Okay. Und so brachte ich das dann eben mit Taxis zum Laden und es entstand dann ganz bald was ganz anderes, weil für Kinder dieser Ort eigentlich nicht so geeignet ist. Und dann auch das Material sehr, sehr viel Fantasie und Inspiration ermöglicht hat, sodass dann die Schallschleuse, das Resonanzlabor und eben die Werkstatt selbst zur Rauminstallation. Ja, der Raum hat dann selber eine interessante Akustik. Also da haben auch verschiedene Musiker da gespielt über die Jahre, auch wir haben Performances gehabt, Dodo Schielein und Boris Nislony haben da ziemlich stark mit der Akustik gearbeitet. Das ist eigentlich ein Betonblock, das ist verrückt, das ist das Ding, die Wände, Boden sind richtig harte Beton, aber mit wilder 70er-Jahre-Tapete drauf. Ja, okay. Die hast du erhalten. Ja. Tapete. Okay. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, jetzt Klavierseiten, das ist ja auch was Robustes eigentlich so. Also ich hatte mal selber so mit Kindern, muss ich jetzt ein bisschen kurz ausholen, das war ein, wie hieß das, der Verein für das hochbegabte Kind. Da hatte ich irgendwie die Möglichkeit, da einen Workshop zu machen und kam dann auf die Idee, mit denen also selber Instrumente zu bauen. Und ich hatte da zuvor schon andere Workshops da mit denen gemacht und habe dann aber festgestellt, dass vieles von dem, was sie mir so als, was weiß ich, ach, Kinder können, sind da immer so kreativ und entwickeln Partituren und spielen dann ganz narrativ zusammen. Das hat irgendwie mit der Gruppe nicht funktioniert, vielleicht auch, weil die Kinder, also die Hochbegabten, das waren so, die hatten so quasi das Etikett Hochbegabte, hatten sehr, wie soll ich sagen, also der soziale Umgang war nicht so sehr begabt, sagen wir so. Und aber die Geschichte dann mit dem Instrumenten, mit den Instrumenten selber bauen, die fand ich eigentlich insofern ganz gut, weil bis auf wenige, die keine so richtige Idee hatten, haben sich dann manche wirklich so reingestiegen, auch in zum Teil so ganz schwierig zu bauende Instrumente. Also ich kann mich noch erinnern, einer hat so eine kleine, wie so eine kleine Harfe gemacht aus so zum Holzrahmen und dann Drahtseile da dran festgemacht, und mir ist immer so ein bisschen schummrig geworden, weil das ja zum Teil auch ein bisschen gefährlich ist, wenn du dann irgendwie mit so Drahtseilen unter Spannung da rumarbeitest. Und ich konnte sie dann auch dazu überreden, dann auch da mit den Instrumenten dann im Anschluss ein Konzert für die Eltern zu machen. Und das war ganz interessant, weil die halt so in ihrer Unbefangenheit, das hat sich dann doch ein bisschen eingestellt, diese Unbefangenheit, so das spielten und die Eltern gucken so, ja, wie sich so gehört, die Kinder, ja, ist ja nett, was sie machen, aber so von den Klängen, das war eigentlich sehr eigenwillig und mir hat es sehr gut gefallen, aber ich hatte den Eindruck, so das bildungsbürgerliche Etikett konnte man dem nicht anhängen. Insofern fand ich das eine ganz gelungene Die haben vielleicht Angst gehabt, dass ihr Kinder kontaminiert werden. Falsche musikalische Einstellungen. Ja, aber das fand ich ganz gut, dass es dann auch so durch diesen Zusammenhang mit dem Workshop und dann auch die Aufführung bekam, das auch so die Weihung, weil ja des Konzertraums, also wo das praktisch dann auch so eine ganz seriöse Geschichte war und ich war ja auch der Workshop-Leiter und habe das ja betreut und fand es ja alles toll und ich hoffe, das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, also die Möglichkeit besteht schon und das ist eigentlich ein ganz interessantes Feld auch, wo sich auch einiges tun kann, finde ich. Ich meine, es gibt ja auch relativ viele Blasinstrumente. Man kann, glaube ich, ich habe es leider nicht so richtig hingekriegt, aber andere, von denen ich das weiß, die das schon perfekt geschafft haben, man kann aus dem Strohhalm so eine kleine Oboe machen. Und also es gibt wirklich. Ich glaube, mit 3D-Printers, es wird bald möglich sein, sehr interessante enharmonische Klarinetten und Saxophonen zu machen. Das ist jetzt aber nicht so quasi, nicht so der direkte Zugang mit den 3D-Druckern. Also man kann mit einfachsten Mitteln auf jeden Fall schon schöne Instrumente bauen. Ja, wobei natürlich so Saiten sind toll, weil die einfach, die haben so eine, da ist eine Schwingung da, da braucht man noch einen Raum dazu und dann ist eigentlich schon alles gegeben, was man braucht. Ne? Also. Und ich fand auch spannend, einfach das Material, das in den Werkstätten des Theaters übrig bleibt, nochmal weiter zu verwenden. Also, und das hat auch schon eine Geschichte, weil das eigentlich Teil eines Bühnenbildes ist und eben Teil des Theaterlebens ist und des Spiels sozusagen. Und so auch die abgespielten Saiten eben, die sind schon gespielt worden. Die klingen anders, weil die sind nicht neu, die haben Beschädigungen sozusagen, aber die sind auch, haben keine Enden mehr, die muss man ganz neu experimentell aufspulen und so weiter. Mhm. Dürfen wir erwähnen, von welchem Theaterstück das war? Ich weiß es nicht. Ob man das darf. Okay. Also wir können es machen. Ich weiß nicht, ob das verboten ist. Ja. Ja? Ich kann mich da jetzt nicht einmischen. Es war ein schalldichtes Bühnenbild. Die Schauspieler auf der Bühne waren in schalldichten Räumen und sind manchmal herausgekommen und dann hat man sie gehört. Also es war ein Theaterstück über Nachbarschaft, interessanterweise. Über Nachbarschaft, okay. Mhm. Ja, okay. Es war ein hysterisches Stück. Ja, genau. Naja, gut, schalte ich die Räume, lösen ja auch bestimmt Hysterie aus. Also ich war noch nie in so einem, also es gibt ja auch so schalltote Räume, von denen Cage immer so zitiert wird, dass er selber da drin war und dann seine Blutzirkulation und die Nerven und ich weiß nicht, was er alles hörte. Aber ich glaube, in so einem bin ich mal drin gewesen, aber da wurde die Tür nicht zugemacht. Also war mir auch ganz recht, ich bin da so ein bisschen empfindlich, so. Schalltote Räume, das, der Eindruck des Eingesperrtseins kann sich ja da noch ganz schön multiplizieren und das muss ja nicht sein. Okay, wir haben noch eine Aufnahme von Harry Partsch, soweit ich das weiß. Ja. Und das. So, ja, der vorherige Stück war mit diesem Marimba und seine Gitarre und jetzt das ist so eine Art Zither. Das ist auch ein Duo mit Zither, ein gespannter, Flachbrett-Saiteninstrument mit seinem System und auch Marimba, sind speziell getönte Marimbas. Und das, ich glaube, das ist Study in an Ancient Phrygian Scale. So, das ist tatsächlich eine Skala aus die phrygische Antike, in die Archipel von Griechenland. Ja. Okay, gut, hören wir. Study on Olympus Pentatonic. Thank you. Gut. Ich denke, ein Eindruck von sowohl der Werkstatt als auch dem Raum ist jetzt entstanden. Es gibt noch viel dazu zu sagen, aber das soll ja auch, die Sendung soll ja auch Geschmack machen auf die Anwesenheit, auf die Bewegung, auf die Ortswechsel, auf den Ortswechsel hin zu den Räumen von Unlimited Liability. Und deshalb nochmal kurz die Termine. Die Eröffnung ist am 26. August 2017, 18 Uhr in der Norderstraße 71. Also das ist ganz in der Nähe von Hauptbahnhof und Meßberg. Und Meßberg, genau. Also das sind die zwei Bahnen, mit denen man U-Bahn Meßberg oder S-Bahn Hauptbahnhof, wo man da ganz leicht dorthin kommen kann. Und da ist also die Eröffnung von Instrumentenbau Pinazzola, Werkstatt für Musik und Akustik. Und die beiden, die heute im Studio waren, sind dann da auch anzutreffen und können Auskunft geben über die anderen Öffnungszeiten, die in absehbarer Zeit dann danach stattfinden. Also am Sonntag geht es um 15 Uhr dann noch weiter. So ja. Ich das, ja? Ja, 15 bis 21 Uhr am Sonntag. Genau. Ja. Okay, dann bedanke ich mich für euer Kommen und wünsche euch viel Erfolg für, Dank. Die Ausstellung. Und ich hoffe, dass wir dir sehen. Leider nicht am 26. Bin ich in Berlin, aber ich hoffe, deshalb habe ich euch den Nachricht. Und wir wünschen uns, dass wir unsere nette Zuschauer auch sehen. Zuhörerinnen, ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Es gäbe auch die Möglichkeit, das sage ich, wir hatten da vorher kurz drüber gesprochen, in der Sendung anzurufen. Ich kann noch mal kurz sagen, die Nummer ist 040, logischerweise 432-500-46. Also wer da noch kurz mit den Studiogästen sprechen will, muss jetzt sofort anrufen. Weil ich habe dann die Absicht, glaube ich, nach einem Track von Harry Partsch mit dem anderen Programm weiterzumachen. Da geht es dann um Burkhard Stangl und die Wiener Improvisation und Elektronikszene. Ein Feature, das allerdings auch in der nächsten Sendung, also in der September-Sendung, fortgesetzt wird am 15.09.2017. Dazu dann mehr, aber jetzt noch Harry Partsch. Michel, du bist der Spezialist vielleicht. Nee, das Stück habe ich einfach willkürlich ausgewählt. Ich weiß nicht sogar, wie es heißt. Es klang einfach gut. Len wollte was sagen über einen Musiker, auch in Hamburg. Ah ja, okay. Der extra eingeladen ist. Ja, im als wir über die Assoziation zu Harry Partsch sprachen, die Michelle immer wieder inspiriert hat, habe ich mich auch ein bisschen umgeschaut, welche Instrumentenbauer und Musiker es in diesem Bereich gibt. Und da bin ich sehr bald auf Ferdinand Försch gestoßen, der auch am Terlier Theatermusiker ist, aber vor allen Dingen selbst sehr, sehr viele Instrumente gebaut hat. Sowohl mit musikalischer Ausrichtung als auch als bildender Künstler, eben optische Instrumente, wollte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Und falls er in Hamburg ist, kann er natürlich, also und ist er herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Ja, er hat ja da ein ganzes Haus mit Instrumenten, also das Klanghaus da in der Berzeliusstraße. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, es ist jetzt nicht mehr geöffnet. Ich habe leider lange nichts mehr von ihm gehört. Er hatte da ja auch Veranstaltungen bis... Wann war denn das? Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre, und war dann frustriert, weil irgendwie so die Unterstützung so ausgeblieben ist und hat sich dann so ein bisschen zurückgezogen. Es kann auch sein, dass er weg von Hamburg gezogen ist, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Falls er uns jetzt hört, herzlich willkommen bei Instrumentenbau Pinazzola. Genau, okay. Und ja, ich hätte jetzt noch eine längere Aufnahme von Harry Partsch. Ich gucke gerade mal, wie sie heißt. Ja, die sind beide länger, aber sie gefallen mir beide. Jetzt könnt ihr vielleicht auswählen. Wollt ihr lieber Castor und Pollux oder Daphne of the Dunes? Vielleicht der erste, Heiner. Ja? Ich glaube, ich habe die gehört vor ein paar Monaten. Ja. Also es ist perkussive Musik und ohne Gesang. Ja, ich habe die gehört in Haus der Kultur in der Welt. Die war super. Ja, okay. Ja, dann nochmal vielen Dank für euer Vielen Dank für die Einladung. Für die Einladung und das Zuhören. Ja, gut. Okay. Viel Spaß beim Musik machen. Viel Erfolg. Ja, danke. Ja, hier in der Sendung geht es gleich weiter mit dem Feature über Burkhard Stange und die Wiener Elektronik- und Improvisationsszene. Da gibt es ja schon einiges dazu an musikalischen Beispielen. Also da könnte man, glaube ich, über Jahre ein Feature machen. Ich will mich natürlich beschränken und deshalb habe ich auch ein bisschen den Schwerpunkt auf Burkhard Stange gelegt, den österreichischen Gitarristen und Komponisten, der in dem Bereich experimentelle Improvisation, elektronische Musik und neuer Musik arbeitet. Und es hat noch einen weiteren Grund. Burkhard Stange wird am 28. September, also ist noch ein bisschen hin, 6 Wochen circa, im Golem in Hamburg an der Ilbstraße 14, in der Reihe Präsentation über seine musikalische Arbeit sprechen. Deshalb auch mit einem Grund, um Burkhard Stange, der meines Wissens, glaube ich, in Hamburg in der letzten Zeit auf jeden Fall nicht gespielt hat, einer der wichtigen Protagonisten der Wiener Szene, ihn ein bisschen bisschen vorzustellen und über seine musikalische Arbeit hörbar etwas zu informieren. Und damit will ich gleich anfangen mit einem Stück, das ziemlich aktuell ist, von 2014, Scuba, ein Ausschnitt aus einem längeren Stück, das auch Scuba heißt, aber deshalb heißt dieses vorliegende Stück Scuba Excerpt. Das ist erschienen bei Mikroton, dem Label aus Moskau 2014, ist komplett 41, fast 42 Minuten lang und der Ausschnitt ist 6,5 Minuten lang mit Angelica Castello, verstärkter Kontrabass, Petzold Recorder, also eine besondere Version, tiefe Version von landläufig würde man hier Blockflöten sagen, aber das ist wahrscheinlich in dem Fall vielleicht ein bisschen irreführend, also schon ein anderes Instrument. Elektronischen Geräten, dann ist dabei Billy Royce, Electronics und Burkhard Stange, elektrische Gitarre und als vierter Deep 13. Deep 13, der Elektroniker, der gern mit Turntables arbeitet, auch schon mal in Hamburg war und hier eine einmonatige Gästeatelier-Aufenthalt hatte mit anschließendem Konzert im Westwerk. Deep 13 spielt Turntables und Klopfer, steht es da in der Info zu der CD und die hören wir jetzt. Ja, nach dem Ausschnitt von Scuba, dem Excerpt, nun eine Aufnahme, wo neben Burkhard Stangl einige weitere Musiker zu hören sind. Der eine hat auf jeden Fall viel mit ihm auch zusammen gemacht in verschiedenen Gruppen und Projekten. Christian Fennes, ebenfalls ein, ich glaube, Wiener, Österreicher auf jeden Fall, der sowohl Gitarre als auch Electronics bzw. Computer als Musikinstrument verwendet. Und die weiteren Musiker sind Markus Davidson, Orgel und Electronics, Mike Harding, The Eternal Chord und Programmdesigner, also Eternal Chord ist auch ein Instrument, Philip Check, Turntables und Sampler und Charles Matthews, Orgel und Programmdesigner. Und das Stück ist eine Live-Aufnahme, live in Mautern. Ich habe da irgendwie leider nicht viel rausgefunden, fand die Aufnahme nur ganz passend. Und es scheint, als wäre das in der Kirche aufgenommen. Naja, hören wir mal rein. Thank you. Ja, nach dem Stück der Liveaufnahme in Mautern, nun ein kleiner Sprung zeitlich, es ist ein größerer Sprung, und zwar zu einem Projekt, das auch einige Bekanntheit bekam, an dem Burkhard Stangl beteiligt war, und zwar die Gruppe Polwechsel. Polwechsel ist eine Gruppe, die sich in Wien in den im Jahr 1993 gegründet hat und im Zusammenhang mit dem, ja, vielleicht anders angefangen, sie bestand zur damaligen Zeit aus dem Kontrabassisten Werner Daveldecker, dem Cellist Michael Moser, dem Posaunist Rado Malfatti und dem Gitarristen Burkhard Stangl. Der Name Polwechsel ist irgendwie aus einem Spannungsanpasser, Adapter hergekommen, den Daveldecker und Moser in einem Second-Hand-Laden gefunden haben. Und sie hatten einen ersten großen Auftritt 1996 im LMC-Festival in London, wo zumindest die englische Impro-Szene, die da sehr aufmerksam wurde, und dann gab es eben die verschiedenen Veröffentlichungen von 8 CDs. Die erste nannte sich ganz einfach Polwechsel von 1995, ist die erschienen, die glaube ich zuerst auf einem anderen Label, aber dann auf Hatology, dann 99 Polwechsel 2, Hatology wieder, und 2001 Polwechsel 3, zuerst bei Durian Records und dann später, glaube ich, auch bei Hatology. Und so weiter ging es dann mittlerweile acht CDs. Die Gruppe hat sich auch dann inzwischen in den Jahren dazwischen geändert bis 2015, wo die letzte CD Good Records erschienen ist. Dazu dann mehr in der nächsten Sendung. Jetzt nur mal eine Aufnahme, die auch ein bisschen die Besonderheit von Polwechsel, von diesem Projekt illustrieren kann. Drei Musiker, bis auf Michael Moser, wobei das auch nicht nur so stimmt. Michael Moser ist eher Interpret oder Performer von neuer Musik oder von komponierter Musik. Aber die anderen drei, Burkhard Stangl, Werner Daveldecker und Rado Malfatti, hatten eher so einen anderen Kontext als Jazzmusiker und Improvisations-Jazz, Free-Jazz-Improvisationsmusiker. Und in der Gruppe Polwechsel ist aber eine sehr streng konzipierte Musik entstanden, die auch dann im Zusammenhang mit der Reduktionismus- oder reduktive Ästhetikendebatte eine Rolle spielte. Und da eben auch dadurch die Aufmerksamkeit sowohl von der Improvisationsszene als auch von der neuen Musikszene bekommen hat, dass es eben hier um ein ganz besonderes Projekt sich handelt. Und das veranschaulicht eigentlich auch der Titel, den ich jetzt gleich spielen werde. Der hat den Namen Schlieren. Ich sehe gerade, dass ich sowieso schon am Ende, so gut wie am Ende der Klingding-Sendung bin. Electronic Jam wird heute zu meiner Freude wieder auflegen. Also das kann dann vielleicht nahtlos an den Track laufen. Deshalb will ich mich schon mal verabschieden. Die nächste Sendung ist am 15. September ab 22 Uhr dann in Ruhe und ausführlich über Burkhard Stangl und die Wiener oder österreichische Wiener Impro- und Elektronikszene. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche weiter angeregtes oder anregendes Hören. Und nochmal der Verweis auf die Webseite der Klingding-Sendung www.hierunddaa.de/klingding.html und auf die Konzertkalenderseite unter anderem des Verbands für aktuelle Musik. Da wird die Sendung auch angekündigt und viele Konzerte mit aktueller Musik in Hamburg. Das ist www.vamh.de. Für Hörerinnen, die jetzt zu spät eingeschaltet haben, ich werde den Mitschnitt der Sendung so in 2-3 Tagen auf die Klingding-Webseite auch hochladen. Dann kann man nochmal die ganze Sendung in Ruhe zu Hause anhören. und vielleicht sogar zwischendrin stoppen, wenn irgendwas wichtig ist. Jetzt erstmal Schlieren von Polwechsel von der ersten CD mit Burkhard Stange, Gitarre, Werner Davidicker, Kontrabass, Michael Moser, Cello, Radu Malfatti, Posaune und viel Vergnügen.